Kundgabe 191. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.11.1937. Gelehrte, arm und reich, Pfund. Im Einverständnis mit unserem Herrn und Heiland bereiten wir dir heute eine Kundgabe, die dich befähigen soll, auch Gelehrten gegenüber zu vertreten, dass dein Streben von Gott gewollt und in seinem Wohlgefallen ist. Hart und schwer ringen so manche Menschen um ihr Dasein, und wieder anderen fällt das Glück in den Schoß, und sie haben wenig Verständnis für die Not und Leiden der anderen. Wenn ihr nun meinet, dass der Herr diese verlassen hat, so sehet einmal näher hin und beachtet, dass dort, wo der Mensch kämpfen muss um sein tägliches Leben, viel eher seine Gebote erfüllt werden als dort, wo den Menschen ein leichtes Los beschieden ist. Und merket daher, dass der Mensch in Sorgen viel eher den Gedanken jene Richtung gibt, die zu seinem Heil führen. Dass aber dem Menschen, der unbeschwert durch das Leben geht, jeder Gedanke an eine Rechtfertigung vor dem himmlischen Vater unbequem ist und er solchen schnell abweiset, wenn er sein Inneres einmal ausfüllt. Vergleichet ihr nun, wie Christus auch sein Leid willig auf sich nahm, aus Liebe zur Menschheit, weil er den Erdenkindern dadurch den Lebensweg erleichtern wollte. So geht daraus hervor, wie wenig Leid euch der Herr aufbürden wollte und wie er bemüht war, diese Last zu verringern, indem er geduldig das Leid der Menschheit auf sich nahm. Anderer Wesen Leid zu tragen, ist die Größe seiner Liebe fähig gewesen, und für andere sich zu opfern, hat sich der Herr ans Kreuz schlagen lassen. So nachnehmen alle die, die ihr Leid auf Erden tragen, Gott ergeben und duldsam an dem Erlösungswerk Christi teil, denn nur durch Leid gelangt der Mensch zur Vollkommenheit. Durch Leid werden Tausende und Abertausende von Seelen gerettet für das ewige Reich. Dem anderen aber, den nichts beschwert, wird wenig Segen erwachsen aus seinem Wandeln auf Erden, denn er verschließt sich allen Ermahnungen, die seinem Herzen zugehen, und bleibt weit zurück hinter jenen. Wenn ihr nun fragt, warum der Herr so verschieden die Seinen betreut, warum er lässt den einen reifen in Not und Betrübnis, den anderen aber bewahret vor Herzeleid und Sorgen, so wird euch der Herr selbst darauf antworten. Ich habe jedem gegeben das Pfund, dass er es verwerte. So wie der Mensch sich zu Gott einstellt, so wird ihm gegeben werden. Und ist wohl einer unter euch, an dessen Herz ich nicht geklopft hätte? Ist wohl einer unter euch, dem ich mich nicht genaht hätte, um aufgenommen zu werden von ihm? Der Arme gibt von dem Wenigen, das er hat. Der Reiche aber lässt vergeblich bitten, die da zu ihm kommen. Und so wird auch der Herr aufgenommen von dem Armen, von dem Reichen aber abgewiesen, so oft er Einlass begehret bei ihm. Und nun erwählet der Herr, wer ihm treu gedienet hat, und ist ferne denen, die in Hartnäckigkeit seinen Ruf nicht vernehmen wollten. In Kürze aber werdet ihr es erleben, wie der Vater die Seinen schützt und ihnen Kenntnis gibt von seiner Liebe. Dann erwachet auch ihr, die ihr lange gezögert habt, den Herrn aufzunehmen in euer Herz. Denn kurz ist die Zeit, die euch beschieden ist auf Erden. Unterbrechung.